Ciao raga, venite oggi, venite al sabato tutti a Alta, perché viene qua una bella festa e quando venite si può fare belle cose, si può giocare a basket, si può camminare scooter, si può fare tutto, cosa si vuole. È bello, venite tutti e si può giocare a pallone. Ciao! Alta, wie geht's weiter? This place is beautiful. We like the energy and everything. And we were depressed today, and so we thought about it to come here and have fun. Wenn ihr in Mannheim seid, geht dann den Alter. Ihr könnt hier was Gutes trinken. Man trifft hier eigentlich immer jemanden, auch wenn man alleine hierher kommt, trifft man immer eine warme, nette Seele. Man kann hier eigentlich jeden ansprechen, jeder kann relaten, durch was für eine Scheiße man durchgeht. Die Leute sind hier ehrlich. Die sind hier einfach so, wie sie sind. Excuse you. It's about your wife, it's about your kids, it's about the town called Mannheim. Mannheim City Town with a bass sound. Yeah, alte Feuerwache, yeah, pass auf, dass ich nicht das Feuer entfache, ha. Goodness for real. Weil wo hast du die Möglichkeit mal, absolut ohne Zwang oder im Grunde genommen irgendeiner vorgegebenen oder sich selbst erstellten Intention heraus zu sagen, okay, ich gehe jetzt dahin. Jeder hat einen Zeitplan, jeder hat 20 Termine pro Tag, von denen 15 damit beschäftigt sind, dass du trainierst, dich zu erholen. Alter, da ja, geht noch geht was. Geht doch einfach einmal hier hin, holt euch einen Liegestuhl und entspannt euch. Zur kleine Runde Basketball. Das ist es ja. Check it out. Alright, it's my turn. It's about love. It's about life. It's about you. Shout out to Mannheim City 68. I love you all. This is the best city in whole Germany. Can't compare that to other ones. Herzlich willkommen hier am Alter. Welcome to our talk about the future of this place, which is, as we heard, one of the most beautiful places in Mannheim, but also beyond. Heute reden wir ein bisschen in Familie, nämlich mit Sarah Vogel und Werner Moll. Mein Name ist Ralf Wendt. Also fördern heißt in dem Falle auch fordern euch, aber auch eine Zukunft für diesen Platz. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Aber ihr seid ja nicht nur fürs Radio hier, sondern öfter. Sarah, ich würde dich gerne fragen, was eigentlich dein Beweggrund war, in diesen Förderverein einzutreten. Womit hast du das verbunden? Was war so dein Kick? Ich will da irgendwie unterstützen. Wir hatten uns vor 2 Jahren ungefähr, haben wir die Julia kennengelernt von PAU-EV. Und es war irgendwie schon klar, der Platz wird nicht immer so bleiben und die Stadt hat hier eventuell andere Pläne. Genau, und ich wohne in der Neckarstadt und bin total gerne hier am Alter. Und wir haben uns einfach überlegt mit Freunden, was können wir tun, was für einen Beitrag können wir leisten, um das Projekt hier zu unterstützen und aber auch um eine Stimme darzustellen, dass wir den Ort hier behalten wollen. Und durch gemeinsames Überlegen haben wir dann einfach entschlossen, einen Förderverein zu gründen. Werner, du machst ja selber auch freies Radio hier bei Bermudafunk. Was spielt denn der Alter für dich für eine Rolle? Ja, also der Alter ist für mich eine wunderbare Integrationsstätte für Menschen aller Art, aller Herkunft, aller Hautfarben, aller Altersgruppen. Das sieht man ja tagtäglich hier, im Sommer umso mehr natürlich. Und das hat mich schon seit 3 Jahren, seit ich das selber mal festgestellt habe, als unmittelbarer Anwohner in der Neckarstadt, also ich habe 5 Minuten Gehweg hier maximal, ist mir schon aufgefallen, das hat mich auch richtig begeistert. Und da bin ich auch hier hängen geblieben, kann man sagen. Und ich sehe halt auch immer, wie begeistert die Leute dann im Grunde sind hier und was das alles an Integration, an praktischer, täglicher Integration bedeutet, die ja immens wichtig ist in unserem Land hier. Ja, beziehungsweise könnte man ja sogar noch weitergehen und sagen, das ist einfach auch ein gelebtes, also integrieren heißt ja immer auch in eine schon bestehende Kultur hinein. Hier wird ja auch eine eigene Kultur gelebt und gebaut, die ja so charmant ist, dass ich mir ja wünschen würde, dass ganz Mannheim so aussieht. Wer ist denn bei euch im Förderverein? Also was sind denn das für Leute, die da mitmachen und wie viele sind das eigentlich? Ich weiß nicht, wer es besser weiß von euch beiden. Also gegründet haben wir den Förderverein zu siebt, einfach aus dem Grund, weil man eben zu siebt sein muss, um einen Verein zu gründen. Genau, und mittlerweile sind wir plus minus zwischen 40 und 50 Mitglieder. Jetzt ist dieses Radio E, was für Empathie steht, ne? Ja, auch so ein Verein, der Kommunikation hier fördern will, und zwar vor allen Dingen zwischen denen, die normalerweise nicht miteinander reden, wie zum Beispiel Stadt- und Platzleute oder auch das Institut der deutschen Sprache, die hierher ziehen werden in das Forum, was hier entstehen soll, und einfach auch mal zu sehen, was läuft denn hier eigentlich am Platz? Wer nutzt das wie, um vielleicht auch über eine Zukunft nachzudenken? Aber ihr habt ja jetzt auch ganz konkret natürlich diese Unterstützung, meint ja was. Wie geht ihr denn da eigentlich ins Rennen? Was ist denn die Unterstützung? Wie sieht denn das praktisch aus? Also was macht ihr gerade eigentlich als Verein? Also ich muss vorweg noch sagen, ich habe es kaum erwarten können, dass ich endlich mal das Alter fördern kann, weil ich hatte vorher gefragt, ja, kann man da eigentlich spenden und so weiter, weil es ist ja immer mit Geldfragen verbunden, wenn man was ausstatten will. Ja, und dann war ich, soweit ich weiß, sogar das erste Mitglied, was also dabei getreten ist im Vorfeld. So, das nebenbei, das zeigt schon meine Empathie dafür. Und insgesamt, wo wir jetzt im Verein uns auch aufgestellt haben, dass wir uns auch selbst kennengelernt haben bei wöchentlichen Kommunikationen und auch monatlichen Sitzungen, da ist klar, dass wir natürlich das Wort fordern und fördern vorne anstellen. Ja, das heißt, wir überlegen auch, wenn Spendengelder oder Beitragsgelder von Mitgliedern, wie die sinnvoll verwendet werden können. Das wird auch gut diskutiert, und wir setzen das aus meiner Sicht auch so ein, dass genau da der POW, der Trägerverein vom Alter, auch unterstützt werden kann, damit es positiv weitergehen kann. In dem Sinne, was ich vorhin auch schon so erwähnt hatte. Genau, und ganz konkret sieht es zum Beispiel so aus, dass wir wir sind ja oft hier und kriegen auch so mit, was die Leute brauchen. Und es gibt auch Leute beispielsweise, die nicht so gut zu Fuß sind. Und wir haben jetzt finanzieren können, dass im Mai praktisch eine Rampe da vorne gebaut werden kann, dass auch Leute mit Rollstuhl oder Gehstock eben über die Steine an die Bar und den Spielzeugverleih kommen. Und wir konnten dem Spielzeugverleih einen Betrag zukommen lassen, womit eben gesichert wird, dass es auch für diesen Sommer genug Bälle, Tischtennis, Schläger und so weiter eben geben kann. Für alle die, die uns jetzt zuhören und nicht am Platz sind, das ist ganz wunderschön gelegen am Neckarufer. Also eigentlich, wer kennt Alter nicht? Das ist ja auch schon so ein bisschen so ein Ding, was man gar nicht mehr fragen müsste oder beschreiben müsste. Aber es heißt eben auch, dass hier ringsum sehr viel passiert, genau um das möglich zu machen. Im letzten Jahr hat der Platz Farbe bekommen. Das war eine Eigeninitiative von einem Künstler, der das einfach schick fand, eben auch was beizutragen, ja, also zu fördern. Und das gilt natürlich auch für die Betreuungssituation hier drüben. Barack kennt ihr vielleicht, wo Jugendlichen und Kindern, die entweder keine Betreuung haben oder auch gar kein Zuhause haben, ein schöneres Leben gestaltet wird. Ansonsten ist das hier ohnehin schon ein schönes Leben, aber es gibt Veränderungen, und das heißt auch, hier wird etwas reduziert, und zwar zumindest für die nächste Zeit. Es wird genau hier, wo wir jetzt sitzen und stehen, da wird eine Baustelle existieren, um dieses neue Forum für deutsche Sprache hier nebenan zu bauen. Und das heißt auch, dass da Klärungsbedarf ist. Ja, das wird ja wohl kaum sein, dass dieser große Platz und dieser Freiraum, der über Jahre entstanden ist, und zwar von unten, dann irgendwie unter vier Bäume hier zieht, sondern es könnte durchaus heißen, dass das auch ein Ende genau dieser Kultur ist für 3, für 4 Jahre und die Zukunft sozusagen unwritten. Wie geht ihr damit um? Also was macht der Förderverein in dem Moment? Stellt ihr Gespräche mit der Stadt her? Stellt ihr Forderungen? Werdet ihr euch hier anketten und hinsetzen? Wie sieht das aus? Also wir wissen ja, dass es jetzt auch einen Workshop geben soll. Der ist ja schon verschoben worden wegen Corona. Jetzt gibt es den im Mai. Und da ist natürlich unser Anliegen, da auch teilzunehmen. Da haben wir auch teilweise bei einer Online-Veranstaltung schon teilgenommen, die herrschte, also stattfand. Und ja, und das ist aber dann erst im Mai, und es geht eigentlich auch jetzt schon darum zu sagen oder das Bewusstsein zu schaffen und im Vorausblick zu gucken, wie wird das denn dann konkret aussehen. Und was wir also jetzt schon gehört haben, ist, dass natürlich das Alter ziemlich nach hinten gerückt wird oder nach vorne, kann man sagen, zur Straße hin. Und da ist die Frage, was bleibt denn da überhaupt noch übrig? Weil wir ja hier vor allen Dingen die Tischtennisplatten und diese Basketballkörbe, genau, dass die dann irgendwie wegkommen müssten, ja. Und dann ist die Frage, wo ist denn dann da der Ersatz? Weil genau diese Tischtennisplatten, das ist ja Integration pur, ja. Da spielen ja wirklich alle Leute, was ich vorhin schon so beschrieben habe. Die spielen da miteinander, also jung und alt und wie auch immer. Die kannten sich vorher nicht. Und es ist so wunderbar, immer zu beobachten. Das machen die manchmal bis spät abends noch und verabreden sich mittlerweile schon. Und es kommen immer wieder neue dazu. Und genau das ist das gelebte Alter, so wie sich das von uns im Pfarrerverein und auch sonst, wenn man die Leute fragt, jeder vorstellt im Grunde genommen. Da wird keiner widersprechen. Ja? Und das sollte unbedingt erhalten werden. Sonst ist das Projekt Alter schon halb tot, sage ich jetzt mal. Ja? Ja, genau. Und konkret wegen dem 7. Mai hatten wir beispielsweise schon fürs letzte Mal und dann jetzt aktualisiert eben einfache, kurze Info-Flyer und Blätter erstellt, dass jeder ohne groß Textwut weiß, wann und wo und um was geht's. Und unsere Aufgabe als Förderverein ist halt jetzt eben auch Menschen mobilisieren, die kommen. Und ja, eine Demo wäre auch eine Option. Also genau, zu so Szenarien wie Demo und euch als Bestandteil von Demo komme vielleicht auch nochmal als ein Mittel, Interesse zu bekunden. Am 7. Mai um 10 Uhr könntet ihr aber schon mal zur Feuerwache kommen. Das ist also nicht dieser Samstag. An diesem Samstag senden wir hier von 5 bis 8 live auf Bermudafunk. Und euch werden eine Menge Leute hören. Und am 7. Mai werden euch Leute aus der Stadtplanung hören, wenn ihr da seid und eure Interessen bekundet. Zum Beispiel kann eine Baustelle im innerstädtischen Bereich ruhig auch mit einem Drittel der Fläche auskommen des Hauses, das da gebaut wird. Das haben wir oft genug gesehen. Wenn Geld am Start ist, dann kann auch gerne mal eine Straße gesperrt werden, da kann man auch bauen. Das muss nicht heißen, dass dieser Platz hier verschwindet. Das ist kein Gesetz und es gibt auch keinen Ratsbeschluss dazu. Also das nur mal zur Info, eure Stimme zählt. Aber wir können ja vielleicht mal kurz zu der Zukunft sprechen. Ich habe gestern aus dem Stadtplanungsbüro gehört, dass hier natürlich auch ein sehr smarter Zugang zum Neckar gebaut werden soll. Und dass es gar kein Problem ist, dass der Alter da ist. Weil da kann man ja auch neben anderen vorbeilaufen, wenn man da runter will. Und das klang alles so wie so ein Geschenk an den Alter. Aber es gibt natürlich Bedenken, die da auch heißen, wenn das einmal so losläuft und hier gebaut wird und hier eine grüne Fläche ist, dann mag man den Asphalt nicht mehr haben und schon ja keine Typen wie uns am Alter, sondern da sind auch andere Leute gefragt. Das heißt, es gibt ein reales Bedrohungsszenario für auch die Zukunft nach der Umbauphase. Wie sehe denn eure ideale Vision von diesem Platz aus? Hier drüben, mitten im Parkplatz, wird irgendwo die Mauer dieses Hauses sein. Das heißt, da ist hier noch Platz, könnte der Alter so stehen bleiben. Was stellt ihr euch vor? Wie sollte das aussehen anschließend? Also wenn ich so die Pläne anschaue, dann bin ich eigentlich fast entsetzt, ja, muss man sagen, weil dieses wunderschöne IFS-Gebäude, da kann man ja jetzt nicht streiten drüber, dass das schlecht aussieht, ja, das passt da schon mal gar nicht rein. Das kommt gar nicht zur Geltung, weil es ja praktisch reingepresst wird zwischen Lidl, das ist ja auch nicht gerade das schönste Gebäude hier, und dem wertvollen Alter. Und das allein, das widerstrebt schon meinem ästhetischen Sinn. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht um mich allein, sondern es geht wirklich um die Praxis. Es wird wirklich so viel verloren gehen, wenn man das so macht. Ja? Und schon allein, wenn der Alter zurückgedrängt wird, also jetzt haben wir ja die Fläche, die wir kennen, und die soll ja zu, ich schätz mal so 40% wahrscheinlich, wird sie zurückgedrängt werden müssen angeblich, ja. Das ist halt die große Frage, ja, muss das überhaupt sein? Und dann geht es wiederum um die Tischtennissachen, ja, ich kann nicht auf dem Kies, der da hinten ist, Tischtennis spielen, ja, dann müsste man das ja auch betonieren, ja. Und lauter so Sachen sind mir jetzt schon im Kopf rumgegangen, die ich jetzt, wo ich große Bedenken habe, dass das überhaupt praktikabel ist und das Projekt nicht irgendwie sprengt am Ende, ja. Also Idealzustand wäre natürlich, wenn man das schaffen könnte, dass Alter zwar auf die andere Seite kommt, aber dass Platz an sich nicht verloren geht. Also dass weiterhin hier Tischtennis gespielt werden kann, Turniere stattfinden können. Und optimaler wäre es sogar noch, wenn man irgendwie einen überdachten Bereich bei Alta dabei hätte, dass auch bei schlechtem Wetter die Leute kommen können. Also auch für euch, die ihr uns hier gerade am Platz zuhört, das ist nicht eine Bühnensituation. Ihr könnt hier gerne mitreden, ne? Ihr könnt genauso Fragen stellen bzw. Tipps geben, wie ihr euch das vorstellt, weil darum geht's. Es geht darum, das zu erhalten, was hier ist. Und wenn die Gebäude, die jetzt hier rechter Hand abgerissen werden, damit das andere Gebäude entsteht, hier rüberziehen, heißt das doch gar nichts. Der Platz kann genauso groß sein. Im Gegenteil, es könnte sogar mehr Fläche entstehen, wenn der Zugang zum Neckarufer gebaut wird. Kann das eigentlich positiv sein? Man müsste vielleicht mal ein Modell bauen. Vielleicht auch zum Förderverein, wenn uns Leute jetzt zuhören, die auch denken, man müsste unterstützen. Wo gehe ich denn da eigentlich hin? Ich kann natürlich zum Alter gehen und kann bei Paul mir eine Brause kaufen, aber wie werde ich denn Mitglied bei euch? Ihr seid herzlich willkommen. Wir treffen uns jeden ersten Montag im Monat um 17.30 Uhr, 17:30, hier am Alter. Wenn das nicht passt, gibt es aber auch vorne am Getränkeverkauf unsere Mitgliedsanträge. Den kann man gerne ausfüllen. Da geht es auch gar nicht wirklich um Geld. Also wer sagt, ich habe kein Geld, aber ich bin total voller Tatendrang und würde gerne mitmachen, jeder ist willkommen und jede Idee ist auch willkommen. Wir sind ganz offen. Dann ist das ein schöner Startschuss für einen wachsenden Verein. Eins noch, was würdet ihr denn den Leuten, die bauen, das ist die Tschira-Stiftung und das ist die Stadt Mannheim, direkt mitgeben als Wert dieses Platzes? Habt ihr so einen Satz, den man in Stein meißeln könnte oder zwei? Also ich finde, also ganz simpel einfach, dass der Platz hier Mannheim ist, weil hier jede Gruppe, jeder Mensch, Gruppen hört sich blöd an, aber irgendwie, hier fühlt sich keiner fremd. Und das ist meine Idealvorstellung von Mannheim. Und von Gesellschaft. Ja. Ja, da kann ich nichts hinzufügen. Ja, und ich habe jetzt aber allerdings mal vernommen in irgendeinem Interview vom Leiter des IFS, dass ja eigentlich die Räumlichkeiten in R3 sind, die, glaube ich, dass die ja weitererhalten werden und dass dieses Gebäude eher so eine Art repräsentative Funktion hat. Da ist halt auch wieder die Frage, ist es denn unbedingt so notwendig, das zu bauen? Und wenn es denn möglich ist, dass die natürlich auch Gelder gekriegt haben, die würde jeder nutzen, kann man das nicht wirklich an einem anderen Platz machen? Ja. Merci bien. Danke. Tschüss, danke. Danke. Es geht einfach nur um die Connection und die findet man hier zum Beispiel. Und solche Spots, das sind gesellschaftliche Oasen zur Zeit und die sind einfach auch überlebensnotwendig für die menschliche Gesundheit. Wir sind am Alter, Baby. Alter, wie geht's weiter? Wir sind am Alter, Baby. Alter, da geht noch was. Du hast den Schalter, Baby.